Wie die südkoreanische Internetzeitung OMINews berichtete, veranstalteten am 1. September auf dem Platz vor dem Bahnhof Kimcheon 1500 Stadtbewohner von Kimcheon im Bezirk Nordgyeongsang eine Kerzenkundgebung und warfen dem Verteidigungsministerium vor, die Stationierung vom amerikanischen Raketenabwehrsystem SAT zu forcieren. Außerdem veröffentlichte eine buddhistische Organisation Südkoreas am 5. September eine Erklärung und proklamierte darin, dass sie mit vereinter Kraft aller Geistlichen um jeden Preis die SAT-Einführung durch die Regierung verhindern wird. Das ging aus der südkoreanischen Internetzeitung Minsungesori hervor.